du mal sagen, oben ohne, benutzt doch deine Schaumkanone. Du bist so weich und öffnest Poren, bist von Wilkinson. Rassierschaum, ich mag dich so. Rassierschaum, Rassierschaum, du machst mich froh. Rassierschaum, Rassierschaum, ich liebe dich. Rassier mich niemals gegen den Strich. Rassierschaum, Rassierschaum, ich mag dich so. Rassierschaum, Rassierschaum, du machst mich so froh. Rassierschaum, Rassierschaum, ich liebe dich. Ich rassier mich nie gegen den Strich. Jetzt kriege ich mal wieder eins, statt auf der Okto. Heiland, zack, so gut ist er noch nicht. Hey, lass mich halt auch mal, Säcke hören. Hey, du Penner, jetzt lass mich halt auch mal. Hey, jetzt lass mich auch mal. Du bist so weich und öffnest Poren, bist von Wilken. Der gefällt euch, das ist ja wieder typisch. Da zieh fix draus, da gibst du dir Mühe, komponierst Lieder und dann ein bisschen Gedudel, ein bisschen Pads, gell. Und das lange denn meistens schon, naja, Geschmack ist, wenn man trotzdem drüber lacht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was du schon wieder von mir willst. Reich wären wir so doch nie, oder? Auf dem nächsten Album, da werde ich noch ein Maultäschle-Thread machen oder so, oder ein Schupfnudler-Boogie. Vielleicht auch irgendwie ein saure Kuddler-Cha-Cha-Cha, mal schauen, gell? Der Knutschleck hat da so ein paar Ideen gehabt, die waren halt gar nicht schlecht dafür, dass der Knutschleck die gehabt hat. Jetzt hören wir noch ein bisschen Sindy-Scheiß, oder? Auf der B-Seite vom Weihnachtsmann. Gibt gar keine B-Seite auf der CD. Gibt ja auch gar keine. ja letztens bei dem Jamendo, oder wie das doch heißt, gell? Das ist so einer, der nennt sich Retznamor. Viel Zischlau drin, ein bisschen blöd für mich, aber ansonsten wahrscheinlich ein netter Typ. Ein bisschen verrückt muss es sein, weil er steht auf die Lenöre, er findet gut, was er macht. Und er ist einer der wenigen, außer uns dreien selber, die das toll findet. Muss man schon einen gewissen Respekt haben davor. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich war auf dem seiner Homepage, gell, das ist der Hammer. Also das ist irgendwas .lu, Luxemburg, Lüneburger Heide, Lullaland, ich weiß es nicht, das ist der Hammer, gell, LU. Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab mir das angeguckt und denkt, hey, mit meinen Holländischkenntnissen komme ich vielleicht die eine oder andere Runde, aber kannst du vergessen. Der Wahnsinn, gell. Dialektik ist da gar nichts gegen. Wir stoßen wieder ein Obacher, die Scheißdreck. Jetzt war es ja früher immer so, dass man in den Demos von den Computer, also CPC, Amstrad, Schneider, was das so gibt, 6128, mehr gab es ja eigentlich auch nicht. Gell, in den 80er Jahren war das üblich, dass man da also so Demos gehabt hat. Hat man heute ja nicht mehr. Auf jeden Fall, da gab es so Scrolltexte, gell. Und da haben sich die Hänsele, den andere Hänsele gegrüßt. Greetings, hier steht mit dem X hinter. Und jetzt würde ich sagen, vielleicht machen wir auch mal so Greetings. Also ich greete gerade den Typen da auf Jamendo, den Retznamor. Der mit dem Z in der Mitte, was mich ein bisschen handicapt, aber da würde ich jetzt Greetings ablassen. Grüße, gell, Freundschaft. Den grüße ich auch. Und ansonsten, wen kenne ich noch? Der Okto, grüße Okto. Und der Willi, den grüße ich auch, gell. Ja, dann, sonst kennen wir eigentlich kaum noch jemand. Unsere Fankurve, der Brody, aber der ist eh immer gegrüßt, der fühlt sich auch so. Dann der Brainy, ja, den grüßen wir auch. Amsi, Almasis, Microsoft. Nein, die grüßen wir nicht, wir haben jetzt inzwischen Apple-Systeme hier im Haus, da brauchen wir kein Microsoft mehr. Was grüßen wir noch? Ja, sonst meine Yamaha-Gitarre könnte ich grüßen, die ist super. Hallo Yamaha-Gitarre.